Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr von Kaboom, Junge. Es ist wieder einmal ein neues Jahr, die Zeit hält nicht an, furchtbar. Und es ist wieder mal Zeit für die wunderbar beliebte Einkaufsliste. Das Ganze ist dieses Jahr ein bisschen problematisch, weil dank GTA 6 haben wir so gut wie keine Sachen, die auch nur ansatzweise irgendwie die Richtung angekündigt wurden. Wir haben Sachen, die angekündigt wurden. Thank you, Rockstar. Aber sehr viele Leute weigern sich, ein Datum rauszuhauen wegen GTA 6, was natürlich auch verständlich ist. Da ich diese Einkaufsliste natürlich, da ich meinen Einkaufskorb nicht alleine füllen möchte, habe ich mir selbstverständlich wieder meine zwei besten Freunde dazu geholt. Und zwar einmal der Markus. Hi. Und einmal der Jürgen. Servus, hallo. Ach, wunderschön, wunderschön. Frohes neues Jahr, Freunde, übrigens. Ebenso. Ich freue mich dieses Jahr. Dieses Jahr wird super an Podcasts. Ich kann es kaum erwarten. Das wird herrlich. Gibt es irgendwelche Games, auf die sich dieses Jahr eigentlich abartig freut? Bei mir gibt es eigentlich eins. Nur Monster Hunter und zwei. Monster Hunter und vielleicht auch Monster Hunter. Vielleicht auch Monster Hunter, ja, hast recht, ja. Markus, bei dir? Soll ich die Liste wirklich anfangen oder wollen wir erstmal die Liste durchgehen? Es gibt so abartig viel, was rauskommt, aber natürlich Monster Hunter, das Yakuza-Game und die Suikoden Remasters und Luna. Also, das ist. Ich muss mich jetzt bremsen, wir gehen die Listen einfach durch, was rauskommt. Mein Geld ist bei weg. Mir ist es, bei mir ist es tatsächlich Yakuza und Monster Hunter und Civilization. Schön, ich finde, dass wir nicht die Basic Bitches sind und GTA 6 sagen. Civ nehme ich auch noch in meine Liste. Ich meine, GTA 6 wird gekauft. Fuck it. Also für uns beide habe ich es nicht, aber fuck it. Ich kenne mich. Ich werde es kaufen, ich werde es hassen und ich werde es mindestens 50 Stunden spielen. Das klingt nach Games, die ich eigentlich spiele. Aber gut, okay. Natürlich überschattet wird ausgerechnet heute, an dem Tag, an dem wir das ausnehmen, der 16.01. by the way, ist natürlich der Tag, an dem Nintendo sich gedacht hat, wir werden bombardiert mit Leaks monatelang. Also hauen wir einen 2-Minuten-Trailer raus oder Teaser raus über die neue Switch. Und ich bin ehrlich gesagt, ich finde es witzig, dass das Ding Switch 2 heißt. Gute Idee von Nintendo, dass sie dem Ding keinen anderen Namen gegeben haben, wie Switcheroo oder so eine Scheiße. Oder Switch U oder so ein Mist. Super Nintendo Switch 2. Super, das wäre eigentlich der bessere Name gewesen. Switch 64. Nein, Switch 360. Switch 360 XS. Switch Cube. Oh Gott. Also, We Switch ist geil. We Switch Connect. Electric Boogaloo, ja. We Switch iToy Edition Electric Boogaloo mit Headset, genau. Und Bluetooth. Von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, war, wie Sie sehen, sind sie nichts außer die Konsole. Die ganzen Leaks sind all bestätigt. Du kannst die Joy-Cons anklicken, was die unglaublich schnell kaputt gehen werden. Da weiß ich jetzt schon. Ihr scheint ja nur magnetisch zu sein. Das sieht nicht gut aus. Es ist nicht magnetisch, es ist so ein komisches kleines Ding, was du denkst, wo du das reinklicken kannst. Klar. Wenn sie festhalten, okay. Was aber immer wieder gilt, Konsole niemals beim Start kaufen. Niemals beim Start kaufen. Weil du wirst das Ding mindestens 5-mal zurückschicken müssen, weil das Ding vermutlich. Ja, aber ich bin der Shut Up und Take My Money Typ. Es ist die Switch, die werden Mario oder Zelda dazu bringen, also muss ich es am Release-Tag kaufen. In dem Trailer, den wir gesehen haben, sahen wir ganz kurze Szenen von einem neuen Mario Kart, wo ich sagen muss, Hut ab Nintendo, das ist scheiße klug. Mario Kart ist ein absoluter System-Seller. Wenn das mit einem Bundle rauskommt, ihr habt im Prinzip gewonnen, passt. Haut jetzt noch, keine Ahnung. Haut jetzt noch irgendwie so ein Die werden mehr Switches verkaufen als die PS5 an ihrem Start. Das vermutlich, ja. Gut, die wird vermutlich auch erreichbar sein. Die Leaks von dem, was ich jetzt gesehen habe, ist es, das Ding soll so leistungsfähig sein wie die Xbox Series S im Docked-Modus, also wie eine bessere PlayStation 4 sozusagen. Es ist Nintendo, die können das. Das ist wurscht. Der Preis liegt so, also ich persönlich sage zwischen 500 und 600, aber der Preis bei den Leuten, die tatsächlich nie weit weg waren von den ganzen Preisen, zum Beispiel die auch die Preise erraten haben von den von der letzten PlayStation, von der PlayStation Pro, die sagen so um die 400. Wenn das Ding 400 kostet, Switch hat gewonnen dieses Jahr. Jesus, also das ist nicht, es ist viel für ein System, ja, aber für eine neue Konsole ist es nicht besonders viel. Jetzt überleg mal, 400, jetzt lass ein Bundle mit Mario Kart für 450 machen. Ja, sag mal 480. Oder 400, selbst 480. Das reicht schon, ja. Tür und Tor stehen offen für ausverkauft. Richtig, ja. Also das wird krass. Das wird wirklich krass. Das wird wirklich das typische, kaum gibst du den Namen ein, es ist ausverkauft. Wir müssen es schon vorbestellen, bevor es offiziell vorbestellbar ist. Das ist allerdings wahr, ja. Tatsächlich, ich finde das Ding interessant. Es sieht, ich finde es gut, dass sie dabei gelassen haben. Die laufen jetzt schon heiß. Ja, locker. Ich finde es sehr interessant, dass sie es bei dem Design gelassen haben. Es sieht halt aus wie eine größere Swiss-Größe, das Ding. Man kann angeblich den Joy-Con als eine Maus nutzen. Sehr weird. Wir werden sehen, die Spekulations-YouTube-Videos sind jetzt schon am Raufladen und Produzieren. So eine 3-Stunden-Analyse über 2-Minuten-Trailer. Ja, und die wollen ja jetzt schon alle wissen, welche Spiele dafür rauskommen werden. Ja, angeblich. Angeblich soll Final Fantasy 7 Rebirth kommen oder sowas. Das hätte die Switch nicht verdient. Das muss nicht sein, dass das auch noch. Das Schlimme ist, es wird noch was viel Schlimmeres darauf landen, nämlich der 16er, möchte ich wetten. Oh, das kann ich, ja, da wette ich auch drauf. Das stimmt allerdings, ja. Wie gesagt, das Ding wurde heute angekündigt. Interessant, dass sie überhaupt irgendwas dazu gesagt haben. Wir werden Näheres erfahren im April. Ich hatte erst gedacht im Februar, aber die benutzen dasselbe dämliche Datumsformat wie Amerika, deswegen erst im April. Wir werden es erleben. Wir werden es erleben, richtig. Ich bin tatsächlich gespannt, kaufen werde ich so fuck it. Ich meine, wenn sie wirklich klug wären, für dieses Jahr ist ja auch das neue Pokémon Z bis A oder A bis Z, wie immer es heißt, angekündigt, dieser Ableger. Oh, also ein wenn zweiter das auch Arceus, noch zum Release rauskommt, dann haben sie doppelt gewonnen. Dann bitte eine Pokémon Switch 2 im Design von irgendeinem Starter-Pokémon. Jetzt stell dir vor, du musst dich entscheiden, ob du die Mario Kart Switch zum Release nimmst oder die Pokémon Switch. Ja, dann hole ich die Pokémon Switch. Ich meine, ja. Also das Schöne ist, der Markus kann dann sagen, du Frau, da gibt's eine neue Switch. Mit da Pokémon. Ist so, das ist Pokémon mit eingeritzt in das Dock. Wie wär's? Und Jürgen kann einfach so sagen, du Carla, welche willst du? Carla nimmt dann die Pokémon Switch, weil X und Y ihre absolute Lieblingsgeneration ist. Perfekt. Problematisch wird es nur, wenn sie noch ein Zelda ankündigen. Dann, ja, es gibt ja auch Gerüchte ohne Ende, dass Breath of the Wild nochmal kommen soll. In eine abgedateten Fassung, wo ich mir denke so, warum Breath of the Wild, wenn Tears of the Kingdom so viel besser war? Aber gut, okay. Wir werden sehen, was rauskommt. Ich würde eher darauf tippen, dass sie endlich das Twilight Princess Wind Waker Bundle dann draufballern. Oh, bitte. Ja. Bitte. Das und dann wär, bitte auch als Bundle. Ja? Danke, Nintendo. Dann werden die Spiele endlich befreit. Das lieber John Nintendo. Lieber John Nintendo im Bundle und mit entsprechendem Artcover auf der Switch. Jawohl. Das wäre nicht schlecht, ja. Da hätte ich auch nichts dagegen, ja. Dann 800 Euro, passt schon. Wow. Ja, wir werden sehen, was passiert. Wir werden sehen, was rauskommt in den nächsten paar Wochen, Monaten. Werden wir dann, also spätestens im April, erfahren wir dann, was das Ding kann und wie viel das Ding kosten wird. Es soll auch angeblich zwei Versionen geben, eine nur digitale und eine, wo du auch deine Switch-Spiele spielen kannst. Laut dem Trailer kann man die alten Switch-Games, die wir jetzt haben, in digitaler Form und in physischer Form, kann man auf dem Ding spielen. Aber steht auch dran, aber nicht alle. Ich schätze mal, Third-Party-Games, die werden nicht alle auf dem Ding funktionieren. Ich schätze mal, hauptsächlich nur Nintendo-Games, offiziell von Nintendo, werden auf dem Ding hervorragend funktionieren, was ist Nintendo. Da werden sie auf jeden Fall nochmal sicher gehen. Cool, dass das Ding abwärtskompatibel ist. Laufen, ja. Cool, dass das Ding abwärtskompatibel ist, finde ich sehr, sehr nice. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee von Nintendo. Das ist das erste Mal, dass sie das machen, glaube ich. Nicht das erste Mal, dass sie das machen. Nee, das haben sie ja schon mit der Wii gemacht und den GameCube-Teilen. Stimmt. War ja auch schon so. Und du konntest ja auch Wii Spiele auf der Wii U spielen. Wii und der Game Boy Advance konnte Game Boy Spiele spielen und der erste stimmt, DS stimmt, konnte stimmt. Ja, auch ja. Game Boy Advance Spiele spielen. Also bleiben sie sich treu, das finde ich gut. Wir werden sehen, wie gesagt, Spekulationen werden jetzt überall drin vorkommen zum Preis zu den Specs. Die Switch hätte bestimmt auch Wii U-Spiele gespielt, wenn die es halt ein CD-Laufwerk gehabt hätte. Ich wette drauf, dass die was mit den Online-Dingern machen werden, dass sie die erweitern. Wir haben ja bei der normalen Switch haben wir den Game Boy, Game Boy Advance, Super Nintendo, Nintendo, Sega Mega Drive und das N64. Und ich wette, dass GameCube-Spiele kommen werden. Da werde ich drauf. Wird ja auch langsam Zeit. Wird bestimmt so sein, dass das passiert, ja. Finde ich sehr, sehr cool. Wir werden sehen, was dabei rumkommt. Kommen wir aber zu den eigentlichen Einkaufdingern. Wir haben, das Problem ist halt, wie gesagt, schon am Anfang durch GTA sind sehr viele Leute to be announced. Wir haben aber ein paar Sachen, die tatsächlich rauskommen. Es sind sogar schon ein paar Sachen erschienen, wie zum Beispiel Wuthering Waves für die PS5. Es gab es vorher nur für PC. Es ist ein Anime Waifu Gacha Game. Ich spiele es, ich habe 20 Stunden drin, ich finde es großartig. Das Schöne ist, wenn du einen weiblichen Charakter spielst, kannst du dich entscheiden zwischen einem männlichen und einem weiblichen Charakter. Wenn du einen weiblichen Charakter spielst, sammelst du im Prinzip deinen Lesbenhaaren zusammen. Und wenn du einen männlichen Charakter spielst, sammelst du im Prinzip deinen Haaren zusammen. Weil jeder der Charaktere, der weiblichen Charaktere, die du triffst, möchte deinen Charakter knallen. Finde ich super. Mag ich. Finde ich gut. Ich habe auch schon meine ersten paar 5 Sterne gezogen. Und ich habe kein Geld ausgegeben. Nice. Weil du bist im Game wirklich zugeschissen mit Gems. Das Spiel ist gut. Es macht Fun. Ja, aber du mit deinem Looter-Gacha-Glück. Ich krieg okay, wahrscheinlich gut, ja. Nur 1 Sterne, wie beim Pokémon-Kartenspiel. Da ist auch wieder mein bescheuertes Gacha-Glück da. Warum auch immer ich das habe. Ich weiß es nicht. Aber das kann auch passieren, ja. Auch erschienen ist am 10. Januar Freedom Wars. Kennt ihr noch Freedom Wars? Also kennt ihr Freedom Wars noch? Das ist so ein Grand Hunt Game, so eine Art Monster Hunter. Also Grand Hunt in dem Sinne, im Sinne von Monster. Habt ihr das mal gespielt? Nee. Das ist ein altes Game auf der Vita gewesen. Davon ist jetzt eine Remastered-Version rausgekommen. Es war damals sehr ambitioniert, sehr, sehr cool. Du hast halt mit Waffen riesengroße Monster gejagt und Sachen gesammelt. Davon ist jetzt das Remastered raus. Es ist gemixt, aber das war das Originale auch schon. Ist nicht schlecht. Angeblich sollte heute sogar das Donkey Kong Country Returns HD Remake rauskommen. Kann das sein? Ja. Ja. Habt ihr bestimmt vor euch, das zu holen, oder? Ja. Ja, aber nicht sofort. Nicht sofort, okay. Kann noch Nintendo. Ein bisschen warten, aber ja. Es ist Nintendo, das Sammlung, ist. Klar. Ja, das kann ich auf jeden Fall. Also, Donkey Kong Country Returns war das, glaube ich, für die. War das die Wii? Das war die Wii-Variante, ja, gut. Ja, das war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der große Return von Donkey Kong. Ah! Es war ja sehr lange, war ja nur so der Typ, wo du halt die Bongo-Controller hattest und den ganzen Käsequatsch. Mhm. Und das war halt, da kam er endlich in einem Jump'n'Run zurück. Cool. Dann gab es noch Tropical Freeze, aber das gab es auch schon für die Switch, glaube ich. Das gibt es schon für die Switch, ja. Das haben sie schon sehr früh portiert gehabt. Mhm. Dann kam raus, morgen kommt dann Tales of Crisis F Friendship Edition. Friendship Remastered. Tales of Crisis Friendship Remastered. ist ein furchtbares Game. Außer man mag Freundschaft. Lasst uns Freunde sein. Hey, wir sind doch Freunde. Mit der Power of Friendship werden wir den Bösewicht besiegen und ihn zwingen, unsere Freunde zu sein. Das ist Tales of Crisis. Das ist furchtbar. Was auch schon erschienen, oder was auch demnächst rauskommt, also was schon erschienen ist in dem Early Access, was jetzt dann rauskommt, ist Dynasty Warriors Origins. Es ist Dynasty Warriors. Ja, aber es sieht fantastisch aus. Das stimmt, das ist allerdings wahr, ja. Also ich habe ja früher viel Dynasty Warriors gespielt, also zur PS2-Ära, wo die Musou-Games gerade ziemlich in gewesen sind. Ich bin immer ein großer Fan der Empires Editions gewesen, wo du ja auch so das Land mit erobern konntest und so, als großer Feldherr, als Eroberer König. Und aber wie das ausschaut, mein lieber Schwan, da könnte ich glatt nochmal schwach werden. Aber man muss halt auf dieses wirklich, wirklich stumpfe Gameplay stehen. Es sieht nice aus, aber ich bin kein Fan von diesen Musou-Games. Ich glaube, Markus auch nicht, oder? Nee, also ich werde mich im Zaum halten können. Ich mochte sie früher schon nicht. Ich mag sie auch jetzt nicht. Ja, dann würde ich das auch nicht über den das auch nicht abholen. Überzeugen, glaube ich auch nicht. dann aber ich werde noch mal einen zweiten Blick riskieren. Wenn's mal im Sale ist, dann snacke ich mir das wahrscheinlich. Cool. Was auch erscheinen soll, ist dann Ender Magnolia. Das ist ein zweiter Teil von einer Metroidvania-Reihe. Der erste Teil hieß, glaube ich, nur Magnolia. Es ist so ein Dark Fantasy 2D Side-Scrolling Action RPG. Ist sehr, sehr cool. Der erste war sehr stylisch. Auf jeden Fall. Da kommt jetzt dann der zweite Teil raus. Auch für Switch, PC und PS5, glaube ich, so weiter auch. Was dann auch noch kommen soll im Januar ist Star Wars Episode 1 Jedi Power Battle. Das Spiel ist scheiße. Das ist eins der schlechtesten. Ich frage mich, warum sie sich Star genau Wars dafür entschieden haben. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, dass irgendein Grund einen extremen Kultstatus hat? Echt? Ja. Ja, ich fand das Spiel damals grauenhaft. Das hat einen absoluten Kultstatus, das Game. Ich habe nur keine positive Assoziation zu diesem Spiel. Nee, das Problem ist, es war ein sehr durchschnittliches Fighting-Game. Das hatte nichts Besonderes, aber du hattest halt die Star Wars-Charaktere und das hat für die Leute halt gereicht. Es ist ein Beat'em-up Adventure Jump'n'Run. Mehr ist es nicht. Aber die Leute sind halt extrem hyped darauf. Vor allem, ich glaube, kannst du nicht auch Jar Jar Binks spielen mit einem Laserschwert? War da nicht auch was? Wird ein Easter Egg sein, nehme ich an. Irgendwie sowas, ja, auf jeden Fall ist es auch in diesen bescheuerten Games. Das ist halt, wer portet das? Ist das wieder die? Ja, das sind dieselben Leute, Aspyr, alles klar. Aspyr, ja, das habe ich mir schon gedacht. Die haben sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, jedes Star Wars Game zu porten, was existiert. Ja, es sind bald keine mehr übrig. Es sind bald keine mehr da, richtig. Aber ich fand schön, dass nur noch halt die Super Star Wars Spiele vom Super Nintendo langsam übrig. Die gab's schon als Port für die PS5 sogar. Was ich aber schön fand, war, dass sie die beste Variante von The Force Unleashed geportet haben, die Wii-Variante auf die Switch, weil das ist die beste Version des Games, meines Erachtens. Ist auch von Fans sehr beliebt. Dann erscheint die PC-Version von Final Fantasy VII Afterbirth. Afterburner, ja. Afterbirth, richtig. Dann Sinduality. Das ist so eine Art. Das wird mir auch öfters angezeigt. Ich habe mich da mal umgeguckt. Es ist so eine Exploration, Scavenging and Combat mit Max. Du rennst ja mit Mac durch die Gegend, hast so. Man könnte fast sagen, Shooter erkunden, ein bisschen Farming ist, glaube ich, auch mit drin. Mit Max. Max macht das alles besser. Das klingt weird. Nee, nicht alles eigentlich, aber okay. Es klingt weird. Sieht aber auch ganz interessant aus. Wenn dir dein Butterbrot nicht schmeckt, mach's mit dem Mac. Das ist. Star Wars Hunters kommt in den Early Access für den PC. Star Wars Hunters ist dieses Multiplayer-Game, was nur für die Switch rauskam, was aus irgendeinem Grund immer noch gespielt wird. Weil Star Wars ist. Weil Star Wars ist. Obwohl die Leute eigentlich Star Wars müde sind. Extrem sogar. Nicht bei den Games. Aber. Ja, aber was soll man machen? Cuisinier, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist ein Roguelike Dungeon Crawler mit Restaurantmanagement. mit dem du kochen kannst. Ja, das soll für die Switch erscheinen. Da wird jemand hellhörig. Das kommt anscheinend auch für die Switch raus demnächst. Marvel Spider-Man 2 kommt für den PC, sehr nice. Phantom Brave kommt nochmal raus. Kennt ihr noch Phantom Brave? Nicht wirklich. Oh, nee. Phantom Brave ist von Nippon Ishii Software oder von NIS America. Die Leute, die Disgaea gemacht haben, die haben auch Phantom Brave gemacht. Und Rundenstrategie. Ach, der. Ich habe das in die Disgaea-Ecke gepackt, weil das ist exakt der gleiche Artstil. Weil es derselbe Artstil ist, richtig, ja. Aber das ist halt auch noch eins der Games, die auch rauskommt. Die sind auch sehr gut. Du kannst auch bis Level 9999 leveln. Erklär mir mal, warum sogar der Held so aussieht. Weil es derselbe Arzt da ist. Ja, hat doch damit nichts zu tun. Digga, gib ihm doch wenigstens eine andere Haarfarbe. Damit es nicht gar so auffällt. Ja. wenn das Character Design halt stickt. Ich meine, sogar der Fairy Tail Zeichner, der hat ja jetzt Fairy Tail in Space gemacht und da hat er auch geschafft, Natsu schwarze Haare zu geben. Oh, wow. Ja. Wow. Nur schwarze Haare? Nur ja, schwarze Haare. Aber Lucy und Happy sind auch dabei. Wollte ja. ich gerade sagen. Lucy hat immer noch dieselben großen Tüten wie vorher und sieht noch genauso aus. Ja, und der hat auch Ersa zurückgeholt. Also es sind eigentlich die gleichen Charaktere. Nur in Space. Das mochte ich so. Ja, ich wollte jetzt noch all den Jahren Fairy Tail was anderes machen. Jetzt macht der Fairy Tail in Space. Fairy Tail in Space. Mhm. Mit Ninotaku okay. TV als Antagonisten. Ich könnte kotzen. Ich könnte absolut kotzen. Für mich ist das kein Geheimnis ist, drum, dass du den nicht machst. Nein, ich kann den Wichser nicht leiden. Tut mir leid. Für mich noch interessant ist Citizen Sleeper 2. Citizen Sleeper ist so ein RPG Digital Novel weirdes Konzept Mischungsding. Sehr, sehr nice. Ich mochte den ersten Teil, der war wirklich, das war wunderschön geschrieben. Das war richtig geil. Und da kommt demnächst der zweite Teil raus. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich weiß nur nicht, ob der im Early Access erst erscheint oder ob er normal erscheint. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich freue mich auf den. Ja, der erscheint ja normal raus. Also ich freue mich auf den Teil. Weil den ersten fand ich schon absolut fantastisch. Da bin ich gespannt, wie der zweite wird. Dann kriegen wir aus irgendeinem Grund ein Game, was in South Park vor 15 Jahren angekündigt wurde. Hello Kitty Island Adventure. Das existiert wirklich. Hello Kitty, der große Inselspaß. Ja, kein Scheiß, das heißt wirklich so. Da muss man schon reinschauen. Für deine Tochter vielleicht, ja? Natürlich, kann sein. Nur für meine Tochter. Nein, allein South Park zu ehren. Das es hat sieht nichts aus damit Animal zu tun, Crossing. Dass ich Animal Crossing im Hello Kitty-Style habe und eine neue Farming Simulation draus mache. Ja, für dich ist irgendwie auch das Jahr der Farming Simulators. Kann das sein? Ich habe so viel auf der Early Access und auf der kommt noch irgendwann an. Ja, die spawnen ja im Moment wie nix. Das ist ja, das brutal. Ist grad übel. Die haben gerade so ihren zweiten Frühling. Das ist echt krass. Dann kommen wir zum Februar, den wohl krassesten Monat des Jahres. Zumindest bisher. Für mich persönlich interessant, Kingdom Come Deliverance 2. Ich mag Kingdom Come Deliverance. Es ist janky. Willst du deinen Song anstimmen? Kingdom Come Deliverance 2. Kingdom Come Deliverance 2. Ich müsste erstmal Kingdom Come wieder eine Chance geben. Kingdom Come Deliverance ist ein großartiges Spiel. Es ist immersive wie Sau. Es ist janky as fuck. Es ist verbuggt wie so Sau. Gut. Nee, nicht mehr. Du kannst es nicht spielen, ohne irgendwo aus dem Spiel geworfen zu werden. Hey, das war, ich habe es damals gestreamt, aber das war großartig. Ich bin vom Pferd gefallen mitten in der Cutscene. Ich bin durch den Boden gerutscht. Der König stand vor mir und hat gesagt, lass mich in Ruhe, ich habe zu tun. Und hing an dem Stein fest. Ich habe gelacht ohne Ende. Das war super. Ich werde es mir anschauen. Kaufen werde ich erstmal nicht. Ich werde mir ein paar Streams dazu angucken. Ich will wissen, wie es ist. Aber bisher, von dem, was ich bisher gesehen habe, ich bin begeistert. Das sieht super aus. Dann das Spiel, was unsere Freizeit verschlingen wird, Markus und meine zumindest, Civilization 7. Das wird. Nur ja, noch ihr eine habt Runde. Aber nicht viel Zeit. Da ist nicht viel Zeit zum Freizeit verschlingen. Ja. Nee, das Schöne ist an Civilization, du drückst einmal auf Play und die Zeit geht automatisch schneller weiter. Und sobald wir dann das Spiel einmal zum ersten Mal beenden, stellen wir fest, okay, Civ erstmal auf die Seite schieben. Und dann spielen wir erstmal Avowed. Nein, Quatsch. Genau, nee, darauf wollte ich hinaus. Ja, richtig, ja. Es gibt davor noch eins, was ich auch interessant finde, das ist Date Everything. Date Everything ist tatsächlich, du kannst alles daten. Alles. Ja, deine Zimmerpflanze, dein Schrank, dein Bett. Ja. Der englische Sprecher von Vincent aus Final Fantasy ist da auch öfters dabei. Ich glaube, ich hatte auch gesagt, dass er da. Ich glaube, er spricht eine Tür. Oder so hat er gesagt. Sehr, sehr, sehr funny, finde ich, die Idee. Avowed wird interessant, kommt erstmal nur für die Xbox und für den PC. Es spielt in dem Universum von Pillars of Eternity. Es ist von den Entwicklern von Pillars of Eternity. Und die Leute haben keine Hoffnung in das Game. Null. Hätte die Entwickler oder die Fans? Viel da gehört. Die Fans, die Leute, die das Spiel gesehen haben, sagen, das Spiel wird scheiße. Ich sag, es wird interessant. Für mich sieht's aus wie ein bunteres Oblivion. Habt ihr davon gehört eigentlich von dem Game? Ja, ja. Ich habe nichts als Positives erste Trailer, davon. Als der erste Trailer kam, sah es auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Ja, und ich fand halt auch, es sah halt aus wie ein hübscheres Oblivion, fand ich. Nö, also. das fasst es erschreckend gut zusammen. Ja. Dann kommt Lost Records, Bloom and Rage, Tape 1. Das ist von den Life is Strange-Machern. Da bin ich gespannt. Ich mag Life is Strange. Ich mag mein Teenie-Drama-Bullshit-Lesben-Stuff. Da habe ich Bock drauf. Bin ich super. Ich mag sowas. Ich find die Story super. Außerdem sind das bei mir alles LGBTQs. Find ich großartig. Dann wird es ganz schön knapp, weil dann kommt erstmal ein Spiel, was ich kenne, was ich mich riesig freue. Das ist Like a Dragon Pirate Yarkuza in Hawaii. Ja, das spielen wir neben Yarkuza. Sif durch. Immer wenn du so eine Pause hast, wenn der Gegner dran ist, spielst du ein bisschen Yakuza weiter. Gehst du spielst ein bisschen Yakuza weiter. Das ist gut, ja. Darauf habe ich Bock. Ich habe richtig Bock. Das sieht aus... Ich meine, die haben das Schiffs-Combat gezeigt. Das sieht aus wie das Black Flag 2, was wir haben wollten. Und du nicht wie Scarlet Bones. Scarlet Bones. Das Scarlet Bones, das wir haben wollten. Ja. Es sieht richtig cool aus. Du kannst Laser an das Scheißschiff bauen und Flammenwerfer. Und es gibt Riesenhaie und es ist völlig wahnsinnig. Es ist Yakuza. Naja, und vor allem. Es ist Yakuza spielt, und du weißt, wer der Captain ist. Du spielst Majima. Ja. Einen der abgefahrensten und besten Charaktere in der kompletten Reihe. Ich bin so gespannt auf das Game. Es wird super. Es kommt eine Yu-Gi-Oh! Early Days Collection. Sagt mir nix. Ich weiß nicht. Oh, holy, freue ich mich da drauf. Das sind die ersten Yu-Gi-Oh! Spiele. Da sind sogar die, glaube ich, von PlayStation 1 mit dabei, die wieder auf den Markt kommen in einer Gesamt-Collection. Ja, da ist Forbidden Memories dabei. Duels of the Roses ist, glaube ich, dabei. Ja. Allein für die zwei freue ich mich schon so drauf. Und es gibt wieder extra Karten für meine Decks. Das ist ja nice. Also, das heißt, du kannst. Ich liebe Forbidden Memories. Das ist das beste, schlechteste Yu-Gi-Oh!-Game, das es gibt. Ja, ja. Genau, das fasst erschreckend gut zusammen. Oh je, meine. Ja, gut, wir hatten ja schon in einem eigenen Cast drüber geredet. Ja, es ist brutal, wie schlecht das ist. Aber das ist das Geile daran. Finde ich cool. Stefan richtig sagt, einfach in unseren Yu-Gi-Oh! Podcast reinhören. Genau. Und dann wisst ihr, warum wir uns so drauf freuen. Finde ich cool, dass ihr euch darauf freut. Dann kommt natürlich für uns aller drei das beste Spiel des Jahres, was ich von hier schon voran ankündigen werde, was dann bei euch beiden auf Platz 1 landet und mir auf Platz 5, wo ich dann sage, ja, es ist okay. also Monster Hunter Wilds. Okay. Also ich war ganz okay. Monster Hunter Wilds. Oh Gott. Ich habe die Beta gespielt, ich bin begeistert. Die nächste Allein, Beta, allein wie du spielen. Die Monster abblockst, das ist ja mal so sexy. Und ich habe, oh Gott, man kann keine Leute mehr mit dem Hammer schleudern, das macht mich traurig, aber okay, was soll man machen? Du kannst nicht mehr deinen Standardspruch bringen. I saved you. I saved you. I help you. Aber dafür kannst du ihn jetzt schwingen. Ja, Mann. Und ich kann sogar langsam auf ihn zutapsen. Das war super. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich schon, wenn ich mit meinem Hammer durch die Gegend renne. Andere Waffen brauche ich nicht. Du kannst zwei Waffen mitnehmen. Was willst du? Meinen Hammer und noch einen größeren Hammer. Ich nehme diesen Hammer und ich nehme noch diesen größeren Hammer. Wild Damage, richtig. Ich freue mich mega drauf. Ich hab so Bock. Es wird großartig. Und das wird vermutlich das restliche Jahr verschlingen. Zwischendurch machen wir Pause und spielen ganz kurz Civilization-Runde. Es wird das Grinding-Game des Jahres werden. Ja, hundertprozentig, ja. Absolut. Also, wir freuen uns alle drei drauf. Habt ihr es auch schon vorbestellt? Eigentlich schon, oder? Nein, aber oder Carla, hatten wir die Collector's Edition, wo jetzt vorbestellt von Monster Hunter oder nicht? Ich glaube, ich hatte Nein gesagt, oder? Nein, nur im Steelbook. Es gibt. Ja, genau. Wir hatten das Steelbook vorbestellt, genau. Es gibt ein Steelbook? Wo? Wo war das? Bei Amazon, oder? NetGames. NetGames, okay. Da muss ich das auch vorbestellen, weil ich will das Steelbook haben. Finde ich, ja, das wird auf jeden Fall bestellt, gekauft und gezockt, wie blöd. Kommen wir dann zu dem März. Dort gibt es Two Point Museum, das ist das neue Two Point Game. Es gab ja Two Point Hospital, da gab es Two Point Campus und jetzt Two Point Museum. Cool. Warum nicht? Ich habe Two Point Hospital geliebt, ich habe Two Point Campus geliebt und ich postuliere, ich werde Two Point Museum lieben. Du liebst es halt zu micromanagen und Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, finde ich gut. Ich liebe es mit bescheuertem Humor zu micromanagen und Leute glücklich zu machen. Also ich fand bei Two Point Campus geil, es gab das Literary Clown College. Fand ich einfach gut. Der Joke war super. Fand ich richtig gut. Es ist Two Point. Das sind ja die alten. Wie hießen die alten damals? Hießen die auch Two Point Hospital? Ne, die hießen anders, oder? Die sind Team Hospital, glaube ich. Da gab es Team Hospital. Team Hospital war es, ja. Die waren auch ziemlich nice, die Games eigentlich. Dann Suikoden 1 und 2 HD Remastered hat endlich ein Release-Datum gekriegt für 6. März. Wupp, ich bin gespannt. Markus vor allem, weil ich weiß hagenau, wie es laufen wird. Ja, ich habe mir diese 200 Stunden HD Remaster RPGs geholt. 2 Tage war ich durch, das ist okay. Und ich habe leider nur 98% der Charaktere freigeschaltet. Gott, bin ich schlecht. Aber könnte es laufen. Aber ich liebe diese Teile. Ich hab's nie gespielt. Das ist dein Pokémon. Ja. Ja, jetzt nur noch Wandelharz und dann bin ich glücklich. Ich bin Wandelharz? Ja, das könnte vielleicht sein, dass vielleicht auch irgendwann was nochmal kommt. Wir werden sehen. Man hört dazu unseren ersten Remake-Podcast. Richtig, ja genau. Indem wir Dinge vorhersagen, die dann witzigerweise auch wahr werden. Der zweite sind auch schon ein paar Sachen wahr geworden. Weird. Es ist so strange. Split Fiction ist das neue Game von demjenigen, der was hat er gemacht hat? It Takes Two und A Way Out. Und Brothers Tale of Two Sons. Und Brothers Tales of Two Sons. Ich bin gespannt. Mal schauen, das sieht richtig schön weird aus. Koop-Game halt, ne? Gucken wir mal, wie es wird. Bin gespannt. Ach, du spielst das dann einfach mit 2 Controllern und beschwerst dich dann, dass es so schwer ist. Das sind Wahrheiten. Eindeutig Wahrheiten. Wonderstop, das war von dem wir gesehen, was sehen wir auf der E3, es ist ja nicht mehr E3, es ist die Jeff Keighley's E3, wo wir da gesehen hatten. Markus, erinnerst du dich noch an Wonderstop, wo die eine da diesen Tee ausgeliefert hat? Ja. Und dann diese Flashbacks hatte? Ja. Das kommt auch demnächst. Das ist auch für den 11. März angekündigt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das sah nämlich auch heißt es cool nicht aus. Summer Games Fest? Summer Games Fest, richtig. Ja, ich nenne es einfach nur die Jeff Keighley Show, ja. Die Jeff Keighley Show, richtig. Jeff Keighley Show Part 1. Ja. Wonderstop sieht auch sehr cool aus. Dann gibt's Lost Records Bloom and Rage Tape 2. Das ist im Prinzip nicht der zweite Teil, sondern wird das Spiel einfach fortgesetzt am 18. März. Finde ich gut. Bisher ist es angekündigt. Ich bin gespannt, ob es erscheint. Assassin's Creed Shadows. Ich hab Bock. Ich hab wirklich Bock auf das Game. Das wird vermutlich das letzte Game von Ubisoft ever. Ja, zumindest von Ubisoft selbst. Die werden ja aufgekauft werden, weil die Marke Assassin's Creed wird nicht sterben. Ja. Nee, das nicht. Nee. Aber Ubisoft selber wird vermutlich, das wird das letzte sein, was Ubisoft jemals rausbringen wird. Allein mit Skull and Bones haben sich ja komplett in die Scheiße geritten. Ja, ihr großer Hoffnungsträger war halt das Star Wars Game und du kannst kein okayes Star Wars Game abliefern. Also ich habe da nur ein Star Veto. Ja. Ich habe noch ein Veto. Anno muss noch rauskommen. Anno ist das Letzte. Weil jetzt geht's endlich mal nach Rom. Stimmt, ja, die haben ja Anno angekündigt gehabt, aber da gab's ja auch nur diesen Trailer dazu, stimmt. Ja, also auf jeden Fall, also kann sein, dass tatsächlich Assassin's Creed das letzte selber von Ubisoft, das rauskommen wird. Anno ist leider das letzte, was rauskommt. Anno ist auch sehr beliebt und sehr erfolgreich, das stimmt allerdings. Aber nachdem, wie die Firma so zugrunde gerichtet haben, hoffen wir mal, es wird besser. Kommt Anno noch raus, richtig. Da genau, verhandle ich nicht. Okay, das hat Markus jetzt entschieden. Ja. Alles klar, Anno kommt noch raus. Gut. Und wenn sie einen neuen CEO brauchen für die Anno-Produktion, ich melde mich. Dann kommt Xenoblade Chronicles X Remastered. Das heißt, ich kann noch ein Xenoblade Chronicles spielen. Nice, ich bin immer noch am dritten. Der dritte ist fantastisch. Und ich freue mich auf X Remastered, weil X Remastered ist Open World. Ist das nicht einfach Grinding the Game? Es ist ein Offline-MMO, aber das ist super. Es ist wirklich gut. Es ist auch, hat auch einen Haufen Fun gemacht, das Game, das zu spielen auf der Wii U. Das war richtig nice. Dann das neue Atelier Yumiya. Welche Qualitäten hat der Hauptcharakter diesmal? Ja. Oh, Jesus! Ja, ich sehe gerade... welche Qualitäten hat der Charakter? Ja. Ich sehe gerade, also der letzte hatte ja unglaublich interessante Waden. Die hat einfach nur... Ja. Wow! Alles klar. Atelier Games. Ich frage mich, warum sie so erfolgreich sind. Ich komme nicht drauf. Das hat was mit dem unter Zeitdruck Dinge zu konstruieren und zu machen. Und Quests zu erfüllen, zu tun. Bestimmt. Bestimmt. Tales of the Shire... Ich bin zwiegespalten. Das könnte trotz der etwas schwachen Grafik-Engine, glaube ich, das Cozy Game des Jahres werden. Könnte, ja. Da wurde aber noch so ein absoluter Animal Crossing-Klon für die PlayStation 5 angekündigt. Der heißt Animal irgendwas. Nicht Farm, das wäre ziemlich witzig. Aber irgendwas mit Animal. Das wäre bitter, Alter. Das wäre bitter, ja. Der wurde dafür angekündigt und das ist halt so, but why? Jetzt wie mit Homestars. Ihr habt ja ein Spiel, das ihr schon mal hattet. Ja. Hier habt ihr ein Spiel, was ihr schon mal hattet. Ja, aber warum? Ihr wollt das nicht. Was ihr fällt euch ein? Das. Richtig. Wir sagen jetzt, ihr wolltet das. Ja, es heißt, dass ihr es wolltet. Es heißt Anime Life Sim. Kein Scheiß. Davon dann wird es sich doch verkaufen wie geschnitten Brot. Kommt für die PS5 2026. Ein Schein. Aber es jedenfalls sieht aus wie Animal Crossing. Das 26 ist aber noch ein Jahr hin. Ja, bis dahin kann Nintendo doch die Scheiße aus denen rausklagen. Passt schon. Wie bei Palworld, ja. Wie bei Palworld, richtig, ja. Wir denken sich einfach was aus, tut das dann patentieren und das war's. Dann für mich vielleicht noch interessant, Atomfall. Das ist von den Sniper-Liedmachern. Und das ist so eine andere Zukunft. Wo das ist aber, also ich denke, die sieht sehr Bioshock-mäßig aus. Mit Robotern und mit irgendwelchen Dingern. Sieht sehr cool aus. Mal schauen, bin gespannt. AI Limit, das ist ein Souls-like. Habe ich die Demo gespielt? Ist Souls-like. Yay. Ja, wenn der Markt von einem neben Farming Simulators geflutet wird, dann sind Souls-likes. Also sind eindeutig Souls-likes, richtig, ja. The First Berserker Kazan ist eine Demo erschienen vorhin. Für die PlayStation unter anderem auch. Sah vom Trailer ja ganz nett aus. Du hast was davon gesehen, Jürgen, oder? Mhm. Das sah so God of War mäßig aus, oder? The First Berserker, Kazan. Warte, lass mich mal ganz kurz. Sah ein bisschen God of War mäßig aus. Auf jeden Fall sehr brutales Action rumgeschnetzt. Sah ganz cool aus. Ah, jetzt das, ja, das sah krass aus. Ja, das ist eine Demo erschienen im Store. Ah, mal gucken. Kann man sich mal anschauen, warum nicht? Dann natürlich selbstverständlich ganz wichtig für uns, Freunde, der Football Manager 2025. Jo, da kannst Tabelle, du mir richtig Geld rauspressen. Tabelle der Videogame. Du, wenn ich einen PC hätte, würde ich es wahrscheinlich sogar spielen, weil ich mag sowas eigentlich. Ich glaube auch, ja. Es gibt, es kommt für PS5 raus. Ich glaube auch, ja. Für Steam Deck kaufen und dann auf Maus und Tastatur anschließen. Das ist nicht Mobbing, das ist Liebe, dass du auch irgendwann eins hast. Das ist Liebe, wenn du irgendwann, alles klar. Überraschend, es gibt mal wieder ein Adventure, das heißt Elroy and the Aliens, im Sinne von, es ist ein Comedy-Adventure, mit 1000 Anspielungen, ist ja klar, aber du bist ein verrückter Professor, der der halt Aliens findet. Sieht ganz interessant aus, sieht ganz nett aus. Könnte vielleicht das werden. Das ist halt jetzt, wir sind jetzt im April. The Last of Us 2 Remastered kommt für PC, yuppie. Battlefield Waltz, nie gehört. Wird irgendein Handy-Game sein. Battlefield Waltz sieht aus, das ist extra für die Switch. Ja, ist extra erschienen für die Switch. Sieht aus wie ein Anime-Waifu-Game. Interessant. Kann man nie was falsch machen. Meistens, hoffe ich. Ja, wenn aber ein Anime-Trash-Game für die Switch braucht, warum nicht? Ja, ist genau wie All in the Abyss, Judge the Fake. Ist genauso. Bitte was? Das ist, All in Abyss, Judge the Fake. Okay. Nein, das ist keine, ist es Kuchen oder ist es nicht Kuchenspiel, sondern einfach nur ein Anime-Game. Es ist ein, Moment, self-proclaimed Game Gambling Prodigy Game. Gambling. Okay. Nice. Warum nicht? Es kommt ein neues Fatal Fury, weil selbstverständlich gibt es ein neues Fighting-Game, über was sich die Fighting-Community sehr stark freuen wird und es danach wieder fallen lässt, nach einer ganz kurzen Zeit. Es soll angeblich Fantasy Life E kommen im April. Angeblich. Angeblich. Da freut sich ja Carla drauf, soweit ich weiß. Ja, wenn es dann wirklich erscheint, wird sie dann in dem Spiel versinken, das stimmt. Ich schätze mal, dass das für die Switch 2 auch rauskommen wird und dann wird sie dann vermutlich darin versinken, richtig? Ha? Fantasy Life, ja. Darfst du auch laut sagen? Ja. Mein Schatz. Was hat sie gesagt? Ja, mein Schatz. Meins! Sehr gut. Sehr gut. Fantasy Life auf dem 3DS hat sie wirklich, wirklich ihr Life drin verbracht, ja. Oh. Dann kommen wir auch schon zum Mai. Nein, du hast ein Spiel gespielt, wie schrecklich. Oh nein. Da kommen wir schon zum Mai. Laut der Liste hier sind da drei Sachen gekündigt, wofür ich nur eins interessant will. Das ist Revenge of the Savage Planet. Das ist so ein Survival-Game auf einem völlig bescheuerten Planeten mit ziemlich viel Witz. Und dann sind wir dann irgendwann nur noch bei den Daten, die zwar rauskommen sollen. Du hast gesagt, es kommen drei Spiele raus. Ja, die anderen beiden sind uninteressant. Das ist einmal Project Mist, was auch immer das ist. Vermutlich ist es das auch. Es ist Half-Life meets Survival Game. Alles klar. Und das andere ist Sonic Rings Reunion. Und wen interessiert Sonic? Wir dürfen sie doch nicht einfach unterschlagen. Es ist nicht mal Sonic, es ist einfach nur ein Shoot'em'up. Sonic Wings Reunion ist einfach nur ein Shoot'em'up. Du weißt schon, dieses, wie heißen die Dinge? Wo du so ein kleines Flugzeug steuerst und 1000 Geschossen ausweichen musst. Schmapp? Verstehe. Nee, nicht Shoot'em'up. Das heißt. Ja, ich weiß. Nein, Schmapp ist nicht dasselbe wie Shoot'em'up. Ist das, oder? Weiß ich nicht gar nicht. Es müsste Schmapp heißen. Aber es müsste Schmapp heißen. Okay. Und dann kommen wir im Prinzip. Oder Bullet Hell. Ich weiß es nicht. Bullet Hell war es. Bullet Hell war es, ja. Dann kommen wir im Prinzip zu der Liste an Games, die dann rauskommen sollen, wo wir aber kein Datum haben. Und. Dann stretchen wir uns mal, das wird eine lange Liste. Das wird eine relativ lange Liste. Wir hätten unter anderem, ich weiß nicht, ob das könnte für Markus interessant sein. Kennst du noch Dune, das erste damals? Das erste Dune-Spiel? Strategiespiel? Dune Awakening kommt endlich aus dem Early Access raus. Okay. Das Strategiespiel dazu. Das soll dann für PC erscheinen. Könnte cool werden, ja. Da bin ich auch gespannt drauf. Ich mochte das damals. Das war von Westwood, ne? Soweit ich noch weiß. Ja. Das könnte ziemlich geil werden, ich bin gespannt. Eternal Strands interessiert mich. Das ist so ein Fighting-Game. Es sieht aus wie das bessere Forspoken. Weil es auch so schwer ist, besser zu sein. Ja, es ist auch nicht. Ja, das stimmt. Es sieht ganz nice aus von den Kämpfen her. So eine Art, eine Mischung aus Forspoken und. Wie hieß es? Nicht Kingdom Come Deliverance, Stefan. Kingdoms of Amalur, jetzt. So eine Art Mischung drauf. Sieht ganz cool aus. Ist nur angekündigt worden. Wir werden sehen, was passiert. Hyperlight Breaker kommt in den Early Access. Finde ich auch cool. The First Berserker kommt halt raus, richtig. The Talos Principle kommt noch, der erste Teil nochmal in der überarbeiteten Fassung. Habt ihr Talos Principle mal gespielt? Nee. Ist an mir vorbeigezogen. Das sind First-Person Puzzle Games. Witzigerweise von den Leuten, die Serious Sam gemacht haben. Und die Games sind erfolgreicher als Serious Sam. Das finde ich noch viel witziger. Das ist eigentlich schade. Das ist sehr, sehr schade. Ich mochte Serious Sam. Ich hatte damit Spaß. Ich auch, wenn es eigentlich nur der FSK 16 Duke Nukem war. Absolut, ja, ja. Eigentlich der FSK 12 Dingens. FSK 12 Duke Nukem, ja. Aber es war dann noch ziemlich witzig. Das nächste Größere, was mich interessiert und Markus vielleicht dich auch, ist Luna Remastered. Oh ja. Das ist sehr interessant. Das sind Games, die Ewigkeiten verloren gegangen sind. Und die kriegen wir jetzt wieder. Und sogar erstmals auf Deutsch, soweit ich das weiß, oder? Ja. Also zumindest soweit mir bekannt, kommen die erstmalig auf Deutsch. Und was sind das eigentlich? Sind das normale RPGs oder was sind das? RPGs? Doc, du kennst ja das. Richtig, richtig geil, RPGs. Nice. So ganz klassisch oldschool. Ich hab's ihn mal kurz angespielt, aber naja, das war zu Zeiten, da konnte ich noch nicht mal Englisch. Ah, okay. Also man fummelte sich irgendwie durch. Das ist wie wenn ich mir jetzt ein japanisches Spiel bestellen würde. Richtig, man fummelt sich irgendwie durch und bildet sich ein, boah, ist das ein geiles Spiel. Nice. Es wird ein neues Rune Factory geben. Rune Factory Guardians of Azuma. Yay, Rune Factory. Es soll aber tatsächlich diesmal ein bisschen was anders machen. Ja. Ehrlich? Und was genau? Das haben sie, also habe ich noch nicht gelesen, aber sie haben groß damit geworben, dass Rune Factory, dass es diesmal anders macht. Ah, okay. Croc kommt zurück. Kennt ihr noch Croc? Oh Gott, ja. Legend of the Gooboos. Davon soll es nochmal eine überarbeitete Version geben. Das kommt nochmal raus. Ansonsten City Skylines 2 soll endlich für die PS5 erscheinen, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das war ein Desaster von einem Release. Leider. Für alle City-Builder da draußen, es tut mir so leid, weil City Skylines war eigentlich kein schlechtes Game. Vor allem, wenn man SimCity vermisst hat. SimCity. Dann Dying Light the Beast interessiert mich. Ich bin ein großer Dying Light-Fan. Der zweite war okay. Der erste ist immer noch super und Dying Light the Beast spielt mal halt den Protagonisten des ersten Teils wieder. Könnte cool werden. Wir werden sehen. Sachen Zombies in der Welt, macht immer Spaß. Kann man nichts dagegen haben, finde ich. Mafia The Old Country. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich weiß auch nicht wieso. Vielleicht habe ich auch schon die ersten drei Mafia-Games nochmal durchgespielt, um mich irgendwie darauf vorzubereiten. Eventuell vielleicht. Und das ohne zu wissen, was rauskommt? Dieses Jahr angeblich. Ich bin tatsächlich gespannt. Vom Trailer her sieht es cool aus. Wir werden sehen, was passiert. Irgendwann im Sommer soll es anscheinend dieses Jahr erscheinen. Genauso wie das neue Ninja Gaiden. Ragebound. Die machen tatsächlich nochmal Ninja Gaiden. Sehr interessant. Ja, aber ein 2D-Ninja Gaiden. Ehrlich? Oh. Das ist 2D. Ja, ich sehe es gerade. Ja. Ich sehe es gerade. Oh, cool. Cool. Ja, auch wieder schön im Pixel-Look. Das sieht richtig, richtig geil aus. Aber es sieht auch schon im Trailer sackschwer aus, wie sich für Ninja Gaiden gehört. Wollte gerade sagen. Es sieht auch im Trailer schon richtig arschschwer aus. Ja, das wird interessant. Dave the Diver kriegt ein In the Jungle DLC. Niemand weiß, was es ist, aber Dave the Diver kriegt ein vollwertiges DLC. Finde ich cool. Ich liebe Dave the Diver. Vermutlich sind wir jetzt im Dschungel. Hat er nicht schon so irgendeine Erweiterung bekommen gehabt? Kein offizielles Story-DLC, sondern mehr so Kosmetik-Stuff. Du hast von irgendwelchen... Also das Coole. Ja, von irgendwelchen sexy VTubern hast du so irgend sowas auf dein Schiff basteln können oder sowas. Irgendwie so war das. Ja, das ist halt... Wieso war das klar, sexy VTuber? Weil. Oh. Dann, also, Exodus könnte noch interessant werden. Habt ihr davon gehört? Es ist so ein nichtssagender Name. Ja, ja, ich weiß. Da habe ich so viele Assoziationen gerade. Ja. Exodus ist dieses komische Sci-Fi AAA Adventure Ding. War das das mit dem einen Schauspieler? Das so aussah wie ein bisschen wie Mass Effect und billig. Wie hieß der Schauspieler? Ja, der immer sagt, alright, alright, alright. Matthew McConaughey? Ja, genau, richtig. Der hat da sehr groß dafür geworben. Wir werden sehen, was das wird. Es sieht interessant aus, sag mal so. Ich finde, es sieht nichtssagend aus. Von dem, was ich jetzt gerade mir angeguckt habe. Ja, es ist ja auch nur. Das ist so, hey, wie wenn du bei ChatGPT oder so ein KI-Generator eingehst, bitte generische Sci-Fi-Poster machen. Ja. Erstelle mir ein generisches Sci-Fi-Poster zu einem Videospiel, das jeder kaufen wird. Ja. Autsch. Ja, tut mir leid, aber es sieht ja wirklich so aus. Es sieht aus wie jedes Sci-Fi-Poster ever. Ja, das stimmt. Ein Game, wo ich mich tatsächlich drauf freue, ist, ich glaube, der Jürgen auch, ist GTA 6. Wir wollen GTA 6. Ich freue mich tatsächlich drauf. Ich bin ja schon immer GTA-Fan gewesen. Mich auch. Und auch wenn ich gehörte zu den 5 Leuten, die den 4er gar nicht mochten. Ich mochte den 4er, ich fand den super. Ich mochte halt einfach nicht. Der war mir persönlich, auch wenn ich Nico Bellic mochte, Nico Bellic. Mochte ich halt einfach nicht, wie gritty es war. Es war mir einfach zu düster. Da war zu der Zeit, als Spiele keine Farbe haben dürfen. Ja, als sie alle grau und braun sein mussten, ich weiß. Und da mochte ich den 5er schon deutlich lieber. Ja. Aber meine Favoriten werden immer Vice City und San Andreas sein. Verständlich, absolut, ja. Vice City, weil es mein erstes GTA war, und San Andreas, weil das für mich genau im richtigen Moment kam, weil ich in dem Moment großer Fan von Urban Culture war. Nice. Markus, du hast ja auch schon gesagt, du wirst es vielleicht spielen. Hast du überhaupt irgendein GTA gemocht? Ich habe keins gemocht und alle gespielt. Warum? Wobei doch halt den allerersten mochte ich irgendwie noch. So irgendwie, weil es was Neues für mich damals war. Gab es nicht irgendeinen Teil, wo du auf Knopfdruck furzen konntest? Das war der erste. Nee, Rülpsen, das war der zweite. Rülpsen konntest du. Das weiß ich noch, ja. Das war der zweite Teil. Was mich immer schon genervt hat, ist, wenn ich, und ich bin Storygamer, wenn ich der Story folgen will, fahre ich länger durch die Gegend, als irgendwie die Story zu erleben. Und das hasse ich. Du hast eine Hauptstory. Ah, hallo. Oh, Gangster-Name XY bitte einfügen. Ja, klar. Fahr mich bitte dahin. Okay. Wir fahren 10 Minuten, 3 Autos später. Ja, okay. Wir sind da angekommen. Nee, das war die falsche Adresse. Fahr dahin. Und du bist erstmal eine halbe Stunde im Auto unterwegs, hast etliche Explosionen und sonstiges Verfolgungsjagden hinter dir, und dann kommst du endlich irgendwo an, nur damit der Typ sagt, oh danke, jetzt habe ich endlich mein Schutzgeld bekommen. Ja, aber das ist GTA. Ah. Ja, aber das ist die Hauptstory. Bis die mal in Fahrt kommt. Ja, aber das ist GTA. Ich weiß, aber du fängst immer als kleiner Eintreiber an und wirst dann erst zum Big Mob. Aber selbst wenn du der Big Mob bist, wenn du der Big Mob bist, dann fährst du trotzdem elends lang um die Gegend, bis du Geschichte erlebst. Ja, aber das ist der Flair dieser Games. Das ist halt aber ich will ein bisschen mehr Immersion, ein bisschen mehr wirklich die Geschichte nachvollziehbar erleben können. Und was könnte immersiver sein, als dass du den ganzen Weg fahren musst? Ja. Immersiv ist, dass ich mich wenigstens noch an die Geschichte erinnere, bis ich endlich am Ziel ankomme. Weil wenn du dann mal verhaftet wirst, fängst du von vorne an. Du kannst auch in Taxi steigen und die Fahrt überspringen, das geht auch. Das geht vielleicht bei den moderneren, die ich dann schon gar nicht mehr so weit gespielt habe. Aber du hast gefragt, was mich daran einfach stört. Und wenn ich eine Geschichte erleben will, lege ich halt dann JRPG ein. Weil selbst das langsamste JRPG kommt schneller zu Potte von der Geschichte als ein GTA. Solange sie sich nicht wieder komplett auf den dämlichen Online-Modus konzentrieren, bin ich happy. Solange die Story gut ist, bin ich happy. Aber ja, bei Rockstar, da kann man eigentlich klar sein, dass zumindest die Story gut gemacht sein wird, aber wir werden keine Story-DLCs mehr bekommen. Das stimmt allerdings, ja. Also das wird alles wieder in den Online-Modus geballert. Und das neue GTA Online wird jetzt auch wieder, keine Ahnung, 15 Jahre laufen. Ja, leider. Also wir können felsenfest davon ausgehen, dass das jetzt erst wieder Minimum 10 Jahre läuft. Kann es wirklich sein, dass das 15 Jahre alt ist schon? Nicht ganz. Ich glaube, es ist 12 Jahre alt jetzt. 13. 2013 war es, glaube ich, kam es, ne? Ja, ja. 13, oh, ja. Oh Gott. Boah. Für Xbox 360 und PS3. Jesus Christ. Nichtsdestotrotz wird für GTA 6 dasselbe gelten für die 5 Teile davor. Ich werde es holen. Ich werde es spielen und wenn ich einfach nur irgendwas haben will, wo ich Gehirn abschalten kann und nicht denken muss, dann lege ich es ein. Ja, dann kannst du dein Hirn danach wieder anschalten für Anno 117. Pax Romana, wie du auch schon gesagt hast, das Anno muss noch kommen. Bis alles automatisiert ist an den Handelsketten, dann wird das Hirn wieder ausgeschaltet. Aber ich habe meine Meisterin gefunden, was Deine Anno Frau? Angeht. Ja. Die übertreibt es in noch größerem Maße. Ich kenne ihre Streams, das ist abartig. Was die Frau da aufgebaut hat, das ist schon krass. So könnte ich sein, wenn ich mich auf ein spezifisches Strategiegenre konzentrieren würde. Hast du nicht auch über 100 Stunden im Game mittlerweile? Locker. Also ich habe schon über 100 Stunden. Deine Frau hat mehr. Ich würde, glaube ich, schätzen, sie geht so an die 300, 400 Stunden. Ja, ich glaube auch, ja. Das ist richtig krass. Dann solltest Tactics-Ogre-Streamer werden. Du meinst mal 300 Stunden in Tactics-Ogre und sonst nichts anderes mehr spielen. Ja, genau. Oder diese ganzen Leute, die seit Baldur's Gate da ist, eigentlich nur Baldur's Gate spielen. Ja, richtig. Hey, ich hatte gut damit angefangen, dreimal im selben Jahr das durchzuspielen. Und dann halt wirklich auf so blind schon auf Hardcore durchspielen, weil denen das Spiel zu langweilig geworden ist. Ja, wie ein Kumpel von mir, der hat zum Beispiel das Achievement gemacht, wo du einen Charakter mit allen Fähigkeiten haben musst. Allen Berufe. Das hat er gemacht. Der Psychopath. Der hat, glaube ich, 800 Stunden in dem Game mittlerweile. Also in Baldur's Gate 3. Ja, das ist so oft. Ist aber auch ein phänomenal gutes Spiel. Ist es, ja. Aber schon krass. Finde ich sehr krass. Bin ja schon wieder in meinem dritten Durchlauf unterwegs. Ja, warum nicht? Ich nicht. Ich habe es einmal durchgespielt und ich lasse es, glaube ich, auch. Kommen wir aber zu den beiden Dingen in der Liste. Was mich noch interessiert, ist Baby Steps. Einfach nur ein fetter Dude, mit dem du seine Füße kontrollierst. Und dann die ganze Zeit irgendwo runterfällt. Und das ist völlig, also völlig dummes Spiel. Also ein bisschen Octodad-mäßig, nur mit zwei Füßen. Ja, es ist völlig dumm. Es ist richtig bescheuert. Es hat britischen Humor. Es sieht interessant aus. Ich freue mich drauf. Dann Borderlands 4 soll angeblich dieses Jahr kommen. Ich bin gespannt. Wir haben den Trailer gesehen. Yay! Der sah gut ja nicht aus. Es sah gut aus, ja. Ja, ich glaube auch nicht dran. Aber es sah cool aus. Ich freue mich. Also Loot-Shooter... Schluter, um genau zu sein. Hab ich schon immer Bock drauf. Schluter sind immer geil. Hab ich schon immer Bock drauf gehabt. Dann Claire Obscure Expedition 33. Das wird... Also bisher sieht sehr, sehr geil aus. Das ist ein Action-Adventure mit rundenbasierten... ein Action-Turn-based RPG mit rundenbasierten Kämpfen. Ich freue mich da mega drauf. Der Cast, den die sich da geholt haben, ist der Hammer für das Game. Und das soll dieses Jahr erscheinen. Das sieht so gut aus. Wie hieß es nochmal? Irgendwie Claire Obscure, also C-L-A-I-R und dann O-B-S-C-U-R. Obscure Expedition 33. Irgendwie alle Leute werden nur 33 Jahre alt. War das nicht dieses krasse hier sag schon, in der Unreal Engine 5 JRPG, was viel zu krass aussah. Ja, richtig, ja. Das sieht so geil aus. Das war das, ja. Das, was so lächerlich, lächerlich gut aussieht. Ja, der Cast ist der Wahnsinn von dem Game. Die haben Ben Starr drin, Charlie Cox. Also hat der aktuelle wie heißt er? Der aktuelle Daredevil ist da mit drin. Es sieht wunderschön aus. Das Kämpfen sieht so geil aus. Die haben Andy Serkis mit drin unter anderem. So ein geiles Ding. Da freue ich mich richtig drauf. Da habe ich mega Bock. Bin gespannt, ob es genau so auch aussieht. Ich hoffe. Das wird eins meiner Highlights. Da habe ich so Bock drauf. Wenn es dieses Jahr erscheint, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall, werde ich mir das holen. Coffee Talk Tokyo. Coffee Talk ist ein ganz nettes, hübsches Indie-Game, mit dem man Kaffee kochen und Leuten reden kann. Nur halt mit japanischer Atmosphäre in dem Fall, ja. Richtig, ja. Es ist ein schönes, nettes Indie-Game. Ich hab den ersten Teil gespielt. Der war ganz cool. Die Storys, die erzählt werden, sind sehr nice geschrieben, auf jeden Fall. Dein neues Corpse Party. Yay. Cool. Why not? Ich meine, das ist Corpse Party. Kennt ihr den Anime dazu? Ja. Das ist nicht? Ihr habt zu viel Shangri-La geguckt letztes Jahr. Corpse Party ist im Prinzip, Schulmädchen werden auf brutale Art und Weise umgebracht von irgendwelchen Geistern oder anderen Schulmädchen in dem Herrenhaus. Das ist Corpse Party. It's pretty funny. Kronos, The New Dawn. Das ist von Blooper Team. Das ist von den Leuten, die das Silent Hill 5 Remake gemacht haben. Sieht interessant aus. Sieht sehr weird aus, auf jeden Fall. Spielt im Europa, also im Eastern European. Soll ein Shooter-Adventure sein. Sieht ganz cool aus. Sieht sehr weird aus. Hab ich Bock drauf. Death Stranding 2? Never. Never fucking ever. Aber wieso nicht? Death Stranding 2. Yeah, erstens weiß, Death Stranding ist. War doch ganz okay. Nein, absolut nicht. Death Stranding war kein gutes Spiel. Beim besten Willen nicht. Das war einfach nur hier unterschreiben. Endlich wieder Pakete austragen. Ja, hier unterschreiben bitte. Ich wollte nicht schon immer Postbotes haben. Ja, genau. Richtig. Ja, im Prinzip läufst du von A nach B und schließt Leuten das Internet an. Du bist ja Telekom-Techniker. Der zu spät kommt, weil du zu Fuß läufst. Das beantwortet so viele Fragen. Zu dem Demon Slayer Game soll ein zweiter Teil kommen. Diesem Action Game. Hinokami Chronicles. Yay, es ist Demon Slayer. Ja, der erste war auch völlig okay inszenatorisch. Wie war spielerisch? War völlig okay, wenn man jetzt die Naruto-Spiele zum Beispiel kennt. Mhm. Ist ja von den gleichen Entwicklern gewesen. Hat jetzt nicht die krasse Tiefe in den Kämpfen, aber du musst trotzdem so ein bisschen trotzdem richtig reagieren, deine Techniken richtig einsetzen. Also kannst du nicht einfach nur drauf loshacken. Muss schon so ein bisschen gucken, was du machst. Aber okay. An sich, aber es ist einfach ein netter Anime-Klopper. Es ist jetzt nichts, was man gespielt haben muss, aber als Fan von Demon Slayer kann man mal reingucken. Cool. Okay. Dann Doom the Dark Ages, der Trailer, ich finde den immer noch geil. Wo du einfach. Der Trailer sah so geil aus, wo du diese Shotgun. Die Splitter von den Köpfen von den Toten zerreißt und dann wegschießt. Sieht so gut aus. Dieses Schild, was er schmeißt, ist so ein Captain America-Schild, nur mit einer Sense dran, also nur mit Klingen dran. Es sieht so cool aus, einfach nur. Richtig nice. Das ist Doom, da kannst du nichts mit falsch machen. Ja, richtig. Elden Ring Night Rain, ich bin gespannt, was es wird. Ich glaube, es ist Elden Ring Boss Rush, the game. Ja, das wird so das erste FromSoftware-Spiel, das nur okay wird. Ja. Ich glaube, das ist auch nicht von FromSoftware gemacht. Das ist, glaube ich, ein Outsource-Projekt. Ja, das werden wir sehen, wenn es rauskommt. Es wird bestimmt nicht scheiße, aber es wird auch jetzt nichts, was krass nachhallen wird. Nee. Weil das spielst du ja zu dritt, also bist du sowieso ein Drecksnoob, wenn du spielst. Ja, du kannst das alleine spielen, zu dritt, aber nicht zu zweit. Das ist so weird. Das ist so dumm. Wir werden sehen, was passiert. Fable, ich freue mich auf Fable. Ich hab Bock. Wir haben bisher nur den Trailer gesehen gehabt. Ich möchte gerne ein bisschen so mehr Bock sehen. Machen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Nein, das ist mehr. So woke. Das ist so woke. Ja, egal. Du kannst deinen Charakter nicht erstellen. Ich kann kein heißes Topmodel spielen, also ist es scheiße. Lernt damit klar zu kommen. Deswegen lege ich meinen Filter drauf. Leute, lernt damit klarzukommen und spielt einfach ein gutes Spiel. Ja. Es ist halt wirklich so. Mhm. Dann Ghost of Yotei. Oh Gott, ich freue mich so drauf. Ich freue mich so drauf. Nein, das ist auch überhaupt. Da spielst du eine Frau. Das ist nicht historisch akkurat. Ich musste sehr lachen. Ja, ich musste sehr lachen, als Leute gesagt haben, darf man damit ihr auch in die Springs gehen, um sich waschen? Und dann haben uns Leute gesagt, das Erste, was ich mache, sofort, wenn ich das Spiel starte, das Wort in Richtung der Springs gehen. Na, Kinders, es ist, geht mal in die frische Luft. It's stupid, but I love it. Es sieht mega gut aus. Ich bin gespannt auf das Game. Ich finde, Ghost of Tsushima ist eines der besten Action-Games, die ich hier gespielt habe. Ich bin gespannt, ob es damit competen kann. Ich denke, es wird ein richtig geiles Game, aber ob es mit dem ersten Teil competen kann, werden wir sehen. Es ist ein bisschen zu ambitious, also ein bisschen zu hochgestochen, weil die wollen eine Serie draus machen, die wollen das draus machen, dies draus, das draus machen, das ist so. Macht das mal ein Game, Freunde. Danach schauen wir weiter. Ja, zu Ghost of Tsushima, zum Multiplayer, zu Legends soll ja jetzt dann auch ein Anime kommen. Ja, habe ich auch gehört, ja. Warum nicht? Aber er ist 2027. Yay. Ich finde super, dass sie sowas immer ankündigen und dass es dann Jahrzehnte braucht, bis es auch nur ansatzweise so irgendwie erscheint. Why not? Hell is Us sieht nice aus. Hell is Us ist so ein Third-Person-Action-Adventure, das so ein Melee-Combat bisschen links ist. Da hattest du so einen Trailer gesehen, wo jemand mit so einem leuchtenden Schwert und so einem Regenmantel durch die Gegend gelaufen ist. Sah sehr geil aus. Bin ich interessiert. Ist von Rogue Factor. Rogue Factor haben Mordheim gemacht und Necromunda. Oh, Necromunda war scheiße. Das Blood Bowl. Ihr erstes richtiges Action-Game. Ich bin gespannt. Mal gucken, was es wird. Vielleicht wird es auch scheiße. Wer weiß. Lost in Random kriegt einen zweiten Teil. Finde ich sehr cool. Lost in Random war ein schönes Indie-Game, wo du einen Würfel entschieden hast, wie du kämpfst. Fand ich sehr, sehr geil. Der zweite Teil heißt die Eternal Die, also der unendliche Würfel. Immer Würfel. Ja, unendliche Würfel. Finde ich sehr cool, mit nice. Das neue Marvel-Game sieht interessant aus. Marvel 1943, Rise of Hydra. Das war das, wo Captain America gegen T'Challa kämpft. Sieht cool aus, könnte gut werden. Wer weiß. Bis jetzt gab es nur den CGI-Trailer, aber auf jeden Fall habe ich Bock. Metal Gear Solid Delta Snake Eater sollte eigentlich letztes Jahr noch rauskommen. Nichts passiert. Wir werden sehen. Sich ein bisschen verschätzt. Ja. Das, was wir aber gesehen haben, sah nice aus. Gibst du? Ja, es ist die Frage ist halt, ob sie den generellen Spirit der Story halt behalten können. Weil hübsch aussehen ist heutzutage nicht mehr so schwierig. Das stimmt allerdings, ja. Du hast recht. Metroid Prime 4 Beyond wird vermutlich ein Starttitel sein. Wenn das ein Starttitel ist, der Switch 2, dann haben sie auch gewonnen. So viele Switch kann ich mir aber nicht kaufen. Du brauchst doch nur das Spiel kaufen, nicht nochmal eine Switch dazu. Aber wenn es ein Bundle gibt. Achso. dasselbe geht auch für Pokémon Legends Z2A. Das spielt ja in XY, spielt das, ne? Ja, genau. In der Welt. Es wird passieren, was bei Pokémon einfach immer passiert. Ich werde sagen, ich hole es mir nicht, weil ich habe abgeschlossen mit Pokémon, weil sie so schlecht waren. Ich werde es mir trotzdem holen. Ja, wir sind alle Teil des Problems. Wir sind alle Teil des Problems, richtig. Dann gibt es ein neues Shovel Knight, Shovel of Hope DX. Es ist Shovel Knight. Der Soundtrack ist cool, das Spiel ist nice. Cool. Ja. Ja, würde ich sagen. Ist cool. Slay the Spire 2. Ich finde den ersten Teil schon nice. Dieses süchtig machende Kartengame. Oh, ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, weil ich gehört habe, dass es so süchtig machen soll. Ich habe es Jürgen gezeigt gehabt. Hast du nicht auch mal eine Runde gespielt gehabt und hast auch gesagt, das macht süchtig, hör auf. Ja. Ich hab's extra nicht weitergespielt. Weise Entscheidung. Es ist dennoch sehr, sehr nice. Dann Sniper Elite Resistance. Ich mag die Sniper Elite Teile. Nazis abknallen macht immer Spaß. Nazis die Eier wegschießen. Nazis die Eier wegschießen ist immer gut. Macht immer Fun. Oder ihnen mit Surprise einfach das Messer in den Schädel rammen. Ja, das macht immer Fun. Solasta 2. Finde ich cool, dass es einen zweiten Teil gibt. Der erste Teil war anscheinend so erfolgreich, dass es einen zweiten Teil geben wird. Fuck yeah. Ja, hat für mich halt so ein bisschen die Anleihen eben von Icewind Dale damals. Schon. Dass du halt über die Karte reist, dass du immer genug Verpflegung dabei haben musst, weil die sonst hungrig und müde werden. Ja. Du hast Zufallsbegegnungen auf der Karte, wenn du Pech hast und du hast halt reines Dungeon-Crawling und in der Stadt bist du eigentlich nur, um halt die Story kurz weiterzumachen, einzukaufen und die nächste Reise vorzubereiten. Finde ich cool. Also es kommt am nächsten an Icewind Dale dran, wie sonst was, meiner Meinung nach. Da muss ich mich auch nochmal richtig reinspielen, weil das hat mir auch sehr gefallen. Ja, ich habe es dir ja mal gezeigt, so ein bisschen so ein Fight. Das hat dir ja schon ziemlich gefallen, glaube ich. Ja, ich habe es ja auch mir geholt gehabt, direkt mit Oyoken Play Edition, mit allen DLCs. Ja, ich auch, aber es ist halt sehr umfangreich dadurch. Ja, es ist halt ein 100-Stunden-RPG, of course. Ich finde es aber auch schön, dass das Spiel grafisch-technisch ist, es halt nicht auf der Höhe, aber das macht nichts, dafür ist es gameplay-technisch mega gut. Ja, dadurch, dass es halt, du merkst halt, dass da nicht krass viel Budget hinterliegt, dadurch spielen sich die Kämpfe halt leider ein ganz klein bisschen langsam, das ist so das einzige Manko da dran, aber dafür kannst du halt wirklich, du hast halt wirklich so eine D&D-Erfahrung, was halt das Würfeln und alles angeht. Ja. Finde ich auch sehr nice, also da freue ich mich auch mega drauf. South of Midnight, das war dieses Game, wo viele gesagt haben, dass die Framerate so komisch ist. Das haben sie geändert, soweit ich das gesehen habe. Ist die Framerate jetzt stabile von dem anderen Gameplay, was sie gezeigt hatten bis jetzt. Vielleicht ändern sie es auch wieder, ich habe keine Ahnung. Das sah ganz cool aus, wo du mit so Magic-Kräften durch so sozusagen den Süden von Amerika gereist bist. Das sah ganz nice aus. Ist halt von den Leuten, die We Happy Few gemacht haben und We Happy Few war, naja, nicht ganz so happy. Dann soll es ein Terminator Survival Game geben, wo ich immer noch nicht glauben kann, dass es überhaupt existiert. Terminator ist leider tot. Ja, leider. Selbstverständlich ein neues Legend of Heroes, Trails in the Sky. Da kommt ja, stimmt, da ist der Trails in the Sky The First, ist ja das Remake vom ersten Teil. Dann können wir endlich anfangen. Dann können wir endlich die Legend of Heroes Games spielen. Yay! Blöderweise weil das allererste Spiel endlich kommt. Blöderweise gibt es Trails in the Sky 2 und 3 auch noch. Ja, wenn das heißt, erste kommt, dann werden die anderen beiden auch irgendwann kommen, da bin ich ziemlich sicher. Vielleicht sind sie miteinander verwoben, wer weiß. Die bringt doch jedes Jahr mindestens eins raus. Ja. Vielleicht bringen sie jetzt die Remix. Find ich nicht schlecht. The Outer Worlds 2, ich mochte den ersten Teil, das war Fallout in Space. Total geil, freue ich mich drauf. Du meinst Starfield in gut. Starfield in richtig, böse. Aber es ist wahr. Autobots war aber wirklich ein geiles Game. Hallo, wenn Todd Howard sagt, es soll langweilig sein, dann kann er mich auch mal. Ja, sein Community, irgendeiner von dem Community Manager sagt, ja, es soll langweilig sein. It's a feature. Todd Howard hat gesagt, es ist eine Reise durchs Weltall. Dazu gehört, dass es ab und zu langweilig ist. Ja. Fuck you, Todd Howard. Ich denke so, du Depp. 16 times the detail. Ja. It just works. Werd das mal größer. Yeah. Werd das mal größer. Mini-Tot. Furchtbar. Ich bin auf den zweiten Teil gespannt. Die Trailer dazu sind immer großartig lustig. Vor allem, das heißt, we have nothing to show but the title. Das fand ich super. Könnte cool werden. Ich freue mich drauf. Tormented Souls 2 ist Tormented Souls 1 ist ein Resident Evil Knockoff, der völlig übertrieben ist, völlig corny ist, völlig campy ist, aber der erste Teil war schon ziemlich cool und im zweiten Teil hat man jetzt, spielt man die weibliche Hauptheldin und man hat eine Augenklappe. Yay! Nice! Augenklappen machen alles besser. Vampire the Masquerade Bloodlines 2, das wird nie erscheinen, das kannst du vergessen. Nein, das ist leider gestorben. Das ist absolut leider gestorben. Also wirklich leider gestorben. Und das war's an den Dingen, die ich interessant fand. Ihr könnt euch selber daheim nochmal die ganzen Listen anschauen, wenn ihr euch noch irgendwas einfällt. Aber das sind die Dinge, die mir halt jetzt größtenteils aufgefallen sind. An sich wird's wieder ein abartiges Jahr. Es wird kein ruhiges Jahr, es wird ein ziemlich abartiges Jahr. Ja, warte nur ab, was über das Jahr noch angekündigt wird, dass der September schon wieder sich so tummelt, dass wir Kopfschmerzen kriegen. Ja, wir machen ja sowieso einen Cast über die Jeff Keighley Show. Ja, ja. Die Jeff Keighley Weeks. Ja. Summer Games, das machen wir sowieso wieder eins. Da wird sowieso wieder alles angekündigt. Und dann kommt jetzt dann Nintendo jetzt noch Ende Februar mit einer Direct vermutlich. Dann kommt Microsoft noch um die Ecke und sagt, hey, wir schmeißen unseren Scheiß über den Haufen und bringen alles Spiele. Und dann wird in April dann endgültig die Switch 2 revealed. Richtig, und dann wird auch die Switch 2 revealed. Also dieses Jahr hat gerade erst angefangen, was Videogames angeht, und das wird ein ziemlich interessantes. Und wir sind jetzt schon überfordert. Und wir sind jetzt schon überfordert. Eigentlich müssten wir einen halbjährlichen Kaufcast mittlerweile machen. Wir sind jetzt schon überfordert und pleite. Es ist halt so. Also, nee, wir brauchen wirklich ein extra Leben, nur um unsere Spiele spielen zu können. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin dafür. 10 Jahre arbeiten, 80 Jahre Pause. Bin ich dafür. Das ist okay. Wenn die sich doofen Fixkosten nicht wären. Ja, das ist immer das Problem. Ja, wir müssen bezahlen, um zu leben. Das ist schon bitter. Dieses scheiß Pay-to-Win-Modell. Furchtbar. Ja, ja, es hat sich leider durchgesetzt. Die Grafik ist scheiße, das Pay-to-Win ist unfair und manche Leute haben die Cheatcodes freigeschaltet. Das ist... Und die NPCs haben eine Logik, das ist brutal. Also seit den 90ern nicht mehr gesehen, so eine engstirnige Logik. Und die Admins sind alle scheiße. Es gibt Admins? Ja, anscheinend schon. Meine Tickets beantwortet niemand. Auf jeden Fall wird unser Einkaufskorb wieder sehr, sehr gefüllt sein mit Games. Vielleicht werden wir auch nichts kaufen, vielleicht werden wir auch weniger kaufen, vielleicht werden wir auch alles kaufen, wir wissen es nicht. Am Ende wird sowieso wieder alles. Bitte, sag es nicht voraus. Ich bin leider Realist, es tut mir leid. Wir kaufen uns dieses Jahr alle nur Monster Hunter. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine sehr Wenn es nur so wäre. Am Ende des Jahres machen wir dann einen Rückblick, was haben wir wirklich gekauft. Ja. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Ja, was haben wir denn jetzt wirklich gekauft? Ja, ja, oder der Jahresabschluss-Podcast kommt. So, was habt ihr auf Platz 1? Monster Hunter. Was habt ihr sonst gespielt? Monster Hunter. Nichts. Eigentlich gar nichts. Ein bisschen Civilization nebenher, wenn ich in der Ladezeit feststünde. Ja. Warum? Die 10 Plätze stehen doch eigentlich irgendwie schon fest. Nur die Reihenfolge bis auf Platz 1 ist unsicher. Es kommt Monster Hunter, es kommt Suikoden 1, es kommt Suikoden 2, es kommt Dragon Quest 1, es kommt Dragon Quest 2. Es kommt Luna. Es kommt Luna, dann sind wir schon bei 6. Dann kommt noch das Yakuza-Game. Sind wir schon bei 7. Ja, und Nintendo kündigt ja auch noch was an. Stimmt. Ja, aber war die Plätze mal für Nintendo frei. Pokémon ja. Von Nintendo, richtig. Dann kommt Civilization. Und Anno. So, sind 10. Bam, voll. Und GTA packen wir auf die andere Liste rüber. Oh, fuck you. Oder ich mach's wie du und sag, ach, diesmal fand ich's ganz okay. Das ist eigentlich die beste Variante, die man machen kann. Man beugt sich so zur Seite und sagt so, also ich fand's ganz okay. Um einfach auszuweichen. Ja, also dieses Jahr wird wieder mal insane. Wir werden keine Zeit haben, weil wir sind erwachsen und Erwachsensein ist scheiße, wie wir festgestellt haben. Arbeit du hast Geld, dir dein Zeug zu kaufen, aber es nicht zu nutzen. Naja, es sieht aber schön im Regal aus, muss man zugeben. Gut, ich danke euch beiden dafür, dass ihr hier wart und mit mir durch eine kleine Liste durchgegangen seid über Games, die wir gar kein verkaufen werden. Wir kaufen eh noch Monster Hunter. Jederzeit. Immer wieder gern. Und damit verabschiede ich mich da draußen und mit den Worten, die ich seit Jahren sage und die ich auch immer wieder wiederhole. Macht, was immer ihr wollt, aber kauft Monster Hunter. Fuck it. Kauft einfach Monster Hunter. Dann habt ihr ausgesorgt für den Rest des Jahres. Und spielt Bloodborne. Monster Hunter reichen. Und spielt... und Civ. Und spielt Bloodborne. Und Civ. Spielt einfach alles. Genau, spielt einfach alles. Alles klar. Macht's gut. Bye, bye. Adieu.